Kundgabe 792. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1939. Mahnung zu Liebe und Frieden. Kreuztragung. Kommen in einer Gestalt. Wie sehr missachtet ihr mein Gebot, das euch die Liebe lehrt, wenn ihr, die ihr mein sein wollet, nicht euch befleißigt, die Leidenszeit auf Erden einander erträglich zu machen. Wenn ihr der kurzen Erdenzeit gedenket, die ihr beieinander weilet, dann seid ihr doch alle nur Gäste auf Erden und müsset so nach alle in Frieden miteinander leben, wollet ihr euch nicht die Erdentage aus eigener Schuld unerträglich machen. Und nun seht, ihr meine Kinder, wie ich mich eines jeden Einzelnen annehme und nicht danach frage, wie weit er würdig ist meiner Fürsorge. So werdet auch ihr euch eines jeden in Liebe annehmen müssen, wollet ihr in meinen Augen gerecht dastehen und meiner Gnaden euch würdig machen. So soll euer aller Streben auf Erden zuerst das Betätigen in Liebe sein. Und diese Liebe soll einem jeden gelten, ob würdig oder unwürdig, gleich wie ich euch erfasse mit meiner Liebe, die ihr noch nicht völlig schlackenlos vor mein Angesicht tretet. Ich verdamme euch nicht, sondern komme euch liebreich entgegen. Ich bin bereit für euch zu jeder Zeit, da ihr mich rufet. Und so will ich auch nun mich meinem Kind offenbaren und die stille Bitte seines Herzens erhören. Ich komme wieder zur Erde und trage gleichsam des Kreuzes Last noch einmal, denn ich werde verlacht und verspottet. Ich werde verleugnet und durch Worte entehrt. Und nur wenige kommen mir in Liebe entgegen, denn ich bin den Menschen fremd geworden. Und so ist es meine Absicht, mir Herzen zu formen, die bereit sind, mich aufzunehmen und die für mich eintreten mit größter Bereitschaft und Hingabe. Ich will solchen willigen Kindern steter Führer sein. Ich will selbst in ihren Herzen wohnen, dass sie mich schauen und meine Nähe spüren. Und dies soll ihnen wahres Glück bereiten während ihres Erdendaseins. Wer mir nun dienet und mir seinen Willen opfert und in dieser Arbeit für mich nicht erlahmt, der ist es, den ich liebe und dem ich mich zu erkennen gebe in kürzester Zeit, in einer Form, die euch erst nachher verständlich ist. Denn ihr sollt ohne euer Wissen geben und empfangen, dem lieben Nächsten eure Liebe geben und meine Liebe und mich dafür empfangen. Und ihr werdet wohl erfassen die große Gnade und in größter Demut und tiefstem Dank meine Liebe entgegennehmen. Denn ich will mit außerordentlicher Kraft bedenken, die für mich und meinen Namen tätig sein wollen. Und es geht daher keines meiner Kinder leer aus, das nur mich selbst aufzunehmen begehrt. Es ist die Stunde noch nicht gekommen, doch ich werde kommen mitten in der Nacht. Ich werde kommen am helllichten Tag. Ich werde kommen in einer Gestalt, die euch Erfüllung eurer Sehnsucht ist. Und ich werde meine Augen mild auf euch ruhen lassen. Und ihr werdet mein strahlendes Auge nicht ertragen können. Und daher muss ich mich mit dem Mantel einer irdischen Hülle bedecken und muss euch so entgegentreten. Und ihr werdet dennoch ein süßes Glück empfinden, so ihr mich beschauet. Darum nimm Kenntnis, mein Kind, von meiner immer bereiten Liebe. Und diese Liebe will ich zum Ausdruck bringen, so, dass du sie erkennen wirst, dass du fürderhin nur für deinen Heiland tätig sein und ihm in steter Liebe dienen wirst. Amen.